Das Thema des Vortrages lautet Bauplan für eine Seele. Autor ist der Bamberger Psychologe Dietrich Dörner, der im vergangenen Jahr mit seinem gleichnamigen Buch für Aufsehen sorgte, denn sein Konzept ist verblüffend. Um die menschliche Seele zu verstehen, baut Dörner sie einfach nach. Zu diesem Zweck hat er eine virtuelle Dampfmaschine namens Psi entwickelt. Das Computerwesen Psi stattet Dörner mit bestimmten Bedürfnissen aus, zum Beispiel dem nach Treibstoff und Selbsterhaltung. Und er beobachtet, wie Psi sich in seiner Umgebung zurechtfindet, wie es Verhaltensweisen lernt und wie es mit Misserfolgen umgeht. Die gleichen Regeln, nach denen das Psi funktioniert, bestimmen auch die Abläufe in der menschlichen Seele, ist Dörner überzeugt. Der Vortrag wurde am 10. Januar im Hanse-Wissenschaftskolleg in Delmenhorst aufgezeichnet. Weiterführende Informationen zum Thema finden Sie auch im Internet unter der Adresse www.radiobremen.de. Schreiben Sie Radio Bremen bitte in einem Wort. Ich möchte versuchen, die Frage zu beantworten, ob man die menschliche Seele verstehen kann. Und zwar verstehen kann im naturwissenschaftlichen Sinne, dass man ein Gefüge von Determinismen aufdeckt, auf welches psychische Prozesse zurückgeführt werden können. Ein Gefüge von Gesetzmäßigkeiten, ein ineinander gebautes Gefüge von Gesetzmäßigkeiten, aus denen Seele besteht. Das bedeutet natürlich, dass man versuchen muss, heutzutage so etwas wie seelische Prozesse aufzufassen als Informationsverarbeitungsprozesse, als Folgen von Informationsverarbeitungen, die in irgendeinem Medium stattfinden, beispielsweise in neuronalen Netzwerken oder wie immer, das ist im Grunde im Hinblick auf die basale Frage relativ gleichgültig. Die Sprache der neuronalen Netzwerke ist in der Beziehung höchst praktisch für unsere Zwecke, so als basale Sprache, weil sie eine relativ einfach zu verstehende Mathematik, eine basale Mathematik großer Reichweite zur Verfügung stellt. Deshalb versuchen wir das auch möglichst in neuronalen Netzen zu fassen, wobei wir keineswegs sicher sind, ob die Dinge, die wir da als Neuronen künstlich simulieren, mit den echten Neuronen total übereinstimmen. Das ist eine Frage dann der Neurophysiologie, aber das ist auch nicht so fürchterlich wichtig. Also die Frage nach einer Seelenmechanik. Kann es sowas geben? Nun, ein sehr berühmter Mann, Roger Penrose, Mathematiker, Erfinder der schwarzen Löcher, und verschiedener raffinierter topologischer Methoden meint am Ende eines Buches über eben diese Frage, dass das natürlich irgendwie nicht geht. Ich zitiere: Ist es denn nicht offensichtlich, dass bloßes Berechnen weder Lust noch Schmerz hervorrufen kann, dass es weder Poesie wahrzunehmen vermag, noch die Schönheit oder den Zauber von Klängen, dass es nicht hoffen, lieben oder verzweifeln kann, dass es nicht imstande ist, einen echten autonomen Zweck zu verfolgen? So Roger Penrose. Nun, Roger Penrose ist in dieser Beziehung nicht ganz konsequent, denn irgendwie träumt er in seinem Buch »Des Kaisers neue Kleider« über das Computerdenken, doch von sowas wie einer Seelenmechanik. Aber er glaubt, die ist irgendwie ganz anders. Irgendwie so im Subquantenbereich oder im Quantenbereich, in irgendwelchen Tiefen der theoretischen Physik ist das verborgen, die man leider noch nicht aufgefunden hat und die er auch nicht aufgefunden hat. Aber da ist das irgendwie drin. Und mit den normalen Mitteln, die wir heute zur Verfügung haben, ist das einfach nicht machbar, dass man sowas wie Emotionen, Gefühle, Liebe, Hass, auch nur Ärger, Trauer erklären kann. Und schon gar nicht das Wahrnehmen von Schönheit oder etwa andere komplizierte Emotionen. Ja, geht das oder geht das nicht? Man muss sich zunächst mal der Frage stellen, was denn das ist, ein Seelenprozess oder ein psychischer Prozess, ehe man die Frage stellt, was man da erklären will. Und wenn man sich die Frage nach der Seele stellt, dann darf man die um Gottes Willen keinem Psychologen stellen. Denn der lehnt den Begriff ab. Für den normalen Psychologen ist Seele etwas, es hat irgendwie mit Weihrauch was zu tun und Leib-Seele-Problem, merkwürdigen Geschichten, die in alten Bibliotheken angehäuft sind, und mit Unsterblichkeit und dem lieben Gott und dem jüngsten Gericht und alles so etwas. Und damit beschäftigt man sich als wissenschaftlicher Psychologe doch verdammt nochmal gefälligst nicht. Und so definiert man dann die Psychologie gewöhnlich um und sagt beispielsweise, die Psychologie ist die Lehre vom Verhalten und vom Erleben. Und dann ist man ganz zufrieden, weil man nicht darüber nachdenkt, was man eigentlich mit Verhalten und Erleben genauer meint. Im Grunde ist es nämlich damit auch nicht viel gesagt. Denn es ist keineswegs so, dass die Psychologie sich etwa für alle Formen des Verhaltens interessiert. Wenn man das Verhalten so als sichtbare Körperäußerungen kennzeichnet, dann interessiert sich beispielsweise der Psychologe für das Schwitzen in der Sauna, welches zweifellos eine Verhaltensäußerung ist, überhaupt nicht. Aber wenn jemand in einem kühlen Raum sitzt und fängt plötzlich an zu schwitzen, dann interessiert ihn dasselbe Verhalten plötzlich außerordentlich. Also es ist keineswegs alles Verhalten, was ihn interessiert, einfach jede Art von körperlicher, beobachtbarer Reaktion auf irgendeinen Reiz, sondern es sind ganz bestimmte Dinge des Verhaltens. Also eigentlich, wenn man sagt, die Psychologie ist die Wissenschaft vom Verhalten, dann muss man eigentlich zunächst mal genauer sagen, was bitte ist das Verhalten? Und mit dem Erleben ist es noch schlimmer. Darauf möchte ich überhaupt gar nicht eingehen erst. Das ist ein Begriff, den man, ohne dass man schon vorher weiß, was man unter Seele verstehen möchte, überhaupt gar nicht in den Griff bekommt. Also die Psychologie agiert weitgehend in einem definitionsfreien Raum. Sie macht sich im Grunde selbst nicht klar, womit sie sich beschäftigt. Das hat für die Psychologie verheerende Folgen gehabt. Nämlich die Folgen, dass eigentlich eine Theoriebildung in der Psychologie seit Freud nicht mehr zu verzeichnen ist, zumindest keine, die diesen Anspruch verdient. Bei Freud kann man darüber streiten, ob die Theoriebildung von Freud tatsächlich eine gute Theorienbildung war, aber der Ansatz war schon der etwa eines deterministischen Seelensystems. Das steckt in der freudianischen Theorie zweifellos drin. Später gab es das nicht mehr und die heutige Psychologie ist in weiten Bereichen nichts anderes als eine Art von Faktendurchlauferhitzer, wo Fakten erhoben werden und möglichst so Input-Output-Fakten, also Zusammenhänge zwischen Reiz-Input und Reaktions-Output. Und das betrachten die Leute als Wissenschaft, weil eben das sich mit objektivem Sachverhalten beschäftigt. Sie machen sich dabei nicht klar, dass beispielsweise alleine schon das Unterfangen, einen Computer zu verstehen, indem man nur den Input und Output betrachtet, ziemlich hoffnungslos ist. Stellen Sie sich mal vor, Sie wüssten nicht, was ein Computer ist, wie ein Computer funktioniert. Und Sie müssten jetzt da rangehen, müssten sagen, ich tippe mal auf A auf der Tastatur, und dann gucke ich, was der Drucker tut. Und jetzt mache ich ein großes Forschungsprogramm und versuche, alle Kombinationen auszuprobieren und gucke immer, was dann die Output-Geräte des Computers machen. Stellen Sie sich mal vor, einer wollte die Funktion, die Innereien eines Computers auf diese Art und Weise erfassen. Das ist offensichtlichermaßen hoffnungslos. Nun ist der heutige Computer im Vergleich zum menschlichen Gehirn immer noch eine vergleichsweise bescheidene Maschinerie. Und wenn das schon beim Computer hoffnungslos ist, diese Art von behavioristischem Programm, dann ist sie beim Gehirn natürlich vollkommen hoffnungslos. Man muss im Hinblick auf ein System, in dem die inneren Prozesse eine so hohe Rolle spielen, wie beim menschlichen Gehirn, wo zwar 4 Millionen Fasern, das erscheint auf den ersten Blick eine Menge, von einem Auge in die primäre Sehstrahlung führen, aber dann die visuelle Informationsverarbeitung selbst von 10 Milliarden Neuronen durchgeführt werden. Also die Input-Output-Relation oder die Input- und interne Prozessrelation von ganz großer Bedeutung ist, und das, was innen vorgeht, das, was von außen reinkommt und das, was nach außen wieder abgeliefert wird, um 10er Potenzen übersteigt, da kann man nicht daran gehen und sagen, ich beobachte den Input und den Output und daraus mache ich eine Psychologie. Das behavioristische Programm ist eine Katastrophe. Und hat aber dazu geführt, dass die Psychologie über weite Strecken auf Theoriebildung verzichtet hat. Gut, man bräuchte zunächst mal eine Idee, also was man erforschen will, ehe man anfängt, Daten zu sammeln und Daten zu überprüfen. Man braucht Theorien in der Psychologie. Dazu muss man aber zunächst mal wissen, Theorien worüber denn? Und dazu braucht man eben doch eine Art von Definition des Begriffes Seele. Nun, es gibt einen Begriff von Seele, der sehr alt ist, trotzdem für meine Gefühle ganz zufriedenstellend. Nämlich eine Definition von Aristoteles, der in seiner Schrift über die Seele kurz und knapp sagt, das aber ausführt, was er damit meint: Die Seele ist die Form des lebendigen Körpers. Und was er damit meint, ist, wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, ich will nicht den Aristoteles hier ganz vorführen, Seele ist nichts anderes als ein Steuerungssystem für ein autonomes Lebewesen, welches sich selbst seine Regeln geben kann. Seele als Steuerungssystem. Dabei ist bei Aristoteles nebenbei keinerlei Platz für eine Seele im metaphysischen Sinn, so wie es bei den alten Griechen bei Anaxagoras vorkam, die Geistseele, die dann in der christlichen Geschichte eine so große Rolle spielt. Aristoteles ist mehr oder minder ausgesprochen ein ziemlicher Materialist im Hinblick auf die Seelenlehre. Und das ganze Leib-Seele-Problem, mit dem sich ganze Philosophengenerationen herumgeschlagen haben, das existiert für ihn schlicht und einfach nicht. Das hat sich verhindert, dass die Seelenlehre des Aristoteles auch im christlichen Mittelalter stark rezipiert worden ist, beispielsweise von Thomas von Aquin, auch ausgebaut worden ist. Und meines Erachtens eigentlich eine bessere Basis für die Psychologie gebildet hätte, als das, was sich dann im Ende des 19. Jahrhunderts tatsächlich ereignete. Also die Seele als System von Steuerungsprogrammen, von ineinander geschachtelten Systemen, die sich auch zum Teil selbst verändern können. Gut, das ist eine Definition, die ist intuitiv einleuchtend, die kann man auch ausdefinieren, man kann die genauer machen, aber das möchte ich hier nicht tun, ganz einfach aus Zeitgründen, aber das ist ein ganz guter Ausgangspunkt und damit ist man natürlich durchaus biologienahe, weil Lebewesen brauchen Steuerungssysteme, die haben eine Hauptaufgabe, sich irgendwie im Gleichgewicht zu halten und dafür braucht man bestimmte Steuerungssysteme, Steuerungssysteme zum Wachsen, Steuerungssysteme für das Verhalten und so weiter. Gut, wie kriegt man aber jetzt etwas heraus über die Seele als Steuerungssystem? Nur mit der Verhaltensbeobachtung allein geht das nicht, das haben wir schon dargestellt. Wie kriegen wir es sonst raus? Nun, die übliche Methode, etwas herauszubekommen, was verborgen ist, ist, dass man es aufschneidet. Man guckt eben rein. Bei Menschen hat das seine Grenzen. Also das Gehirn aufzuschneiden, zu gucken, was es so tut, während jemand ein Bild schön findet oder von einem Gedicht entzückt ist oder so, das geht aus verschiedenen Gründen nicht so richtig. Einmal sprechen eine ganze Menge praktische Gründe dagegen, aber dann ist es auch zum anderen so, wenn dieses Ding, was wir da im Kopf haben, 200 Milliarden verschiedene Steuerungssysteme enthält oder noch mehr, ich weiß nicht genau, wie die Schätzungen so sind. Ja, lieber Himmel, die Interaktion von 200 Milliarden Steuerungssystemen anzugucken und die alle zu protokollieren und dann miteinander zu korrelieren, wie die miteinander umgehen und so weiter, das ist zumindest nach unseren heutigen Begriffen ziemlich hoffnungslos. Das ist einfach nicht leistbar. Ja, wie kann man es sonst machen? Nun, eine Methode, meines Erachtens, die eine Methode ist, die für die Psychologie die Methode der Wahl ist, ist die des Machens. Wir versuchen zu verstehen, indem wir nachbauen. Wir versuchen zu verstehen, indem wir die ganze Angelegenheit nachzustellen versuchen, indem wir an die Stelle des schwarzen Kastens, den die Seele darstellt, einen weißen Kasten setzen. Wir nehmen uns also irgendein System, in dem Informationsverarbeitung stattfinden können. Heutzutage bietet sich der Computer dafür an, muss aber nicht sein, aber der Computer ist eine sehr leicht hantierbare Maschine, die man in beliebige Formen bringen kann und mit der kann man eine ganze Menge machen. Und jetzt geht man daran und baut etwa in der Form von neuronalen Netzen, die auch wiederum im Computer drin sind oder auch in irgendeiner anderen Form, das ist im Grunde nicht so wichtig, baut man eben das nach, was man haben will. Man sagt sich also, was brauchst du denn? Du brauchst ein autonomes System. Lebewesen sind autonome Systeme und Menschen sind besonders autonom. Die können sich nämlich auch noch Selbstgesetze geben, per Selbstreflexion und per dem sogenannten freien Willen. Ja, wie brauchst du denn sowas, kann man sich fragen. Das haben wir uns auch gefragt und haben sowas tatsächlich gebaut in wenn man so will, kleinen Anfängen. Wir haben angefangen, einen Roboter zu bauen, der auf einer bestimmten Insel überleben kann. Roboter, den haben wir absichtlich menschenunähnlich gehalten. Das ist im Grunde ein Gebilde, was angetrieben wird durch eine Dampfmaschine. Und außerdem kann er auf vier Rädern fahren und hat so einen Greifarm und kann damit beispielsweise Haselnüsse pflücken. Und diese Haselnüsse kann er auspressen, das ist ein Verdauungsprozess, und dann hat er Öl für seine Dampfmaschine. Das ist also sein Hungerbedürfnis. Und Durst hat er auch noch, weil er ja das Wasser verbraucht in der Dampfmaschine, muss er immer ab und zu nachtanken. Und dann muss er auch noch schmerzhafte Erfahrungen vermeiden. An einigen Stellen auf dieser Insel fallen Steinbrocken von Felsen runter und verletzen sein Außenchassis. Das muss er irgendwie merken und rauskriegen, muss diese Stellen möglichst vermeiden. Also er hat so eine Art von Schmerzvermeidungsbedürfnis, Hunger, Durst und Schmerzvermeidung. Aber das ist nur die Grundlage. Darüber hinaus hat er noch eine Reihe von anderen Bedürfnissen und die braucht er, wie man zeigen kann. Der hat beispielsweise ein Bedürfnis nach Bestimmtheit. Was heißt das, Bedürfnis nach Bestimmtheit? Bedürfnis nach Bestimmtheit heißt, er hat das Bedürfnis, seine Umgebung voraussagen zu können. Also er hat das Bedürfnis danach zu sagen, wenn ich jetzt das und das tue, dann passiert das und das. Er hat das Bedürfnis, wenn ich das und das beobachte, dann geschieht als nächstes das und das. Und zu diesem Zwecke versucht er, die Gesetzmäßigkeiten seiner Umgebung zu erkennen, um das voraussagen zu können, was wohl als nächstes geschehen wird. Bedürfnis nach Bestimmtheit. Das ist von sehr großer Bedeutsamkeit, obwohl es auf den ersten Blick sehr primitiv anmutet. Es ist eigentlich vernünftig und natürlich, dass ein Lebewesen seine Umgebung möglichst genau kennen muss und die Reaktionen seiner Umgebung voraussagen können muss. Bedürfnis nach Bestimmtheit, ein kognitives Bedürfnis, wenn man das so will, ein Erkenntnisbedürfnis. Ein weiteres Bedürfnis ist sehr wichtig, das Bedürfnis nach Kompetenz. Das ist letzten Endes das alte Adlersche Machtmotiv. Ein System sollte ein Bedürfnis danach haben, seine Umgebung manipulieren zu können. So könnte man das abstrakt ausdrücken. Es sollte das Bedürfnis haben, auf seine Umgebung einwirken zu können und diese Umgebung zu verändern. Entweder durch Lokomotion, indem es also umherfahren kann, oder indem es die Dinge manipuliert, also beispielsweise Haselnüsse pflückt. Und dieses Kompetenzbedürfnis ist dann gestillt, wenn das Wesen in der Lage ist, seine Umgebung effektiv zu beeinflussen. Und das Bestimmtheitsbedürfnis ist gestillt, wenn die Umgebung voraussagbar ist, was nicht unbedingt heißen muss, dass sie zugleich manipulierbar ist. Also hohe Voraussagbarkeit setzt keineswegs zugleich Manipulierbarkeit voraus. Das ist noch mal eine andere Geschichte. Deshalb korrelieren dieses Kompetenzbedürfnis und das Bestimmtheitsbedürfnis gewöhnlich zwar hoch miteinander, sind aber nicht identisch. Das sind zwei, wenn man so will, kognitive Bedürfnisse, die ein System braucht, damit es vernünftig funktionieren kann. Wir haben also eine ganze Reihe von Bedürfnissen, jetzt insgesamt drei Gruppen von Bedürfnissen, die wir unterscheiden können. Einmal braucht so ein System Betriebsstoff. Es muss sich in seiner Unversehrtheit enthalten, es darf nicht untergehen. Das sind existenzielle Bedürfnisse. So kann man diesen ganzen Kram von Hunger, Durst, Schmerzvermeidung und noch einer ganzen Menge von mehr Sachen unterscheiden. Das ist etwas, was natürlich da sein muss. Das ist die Grundausstattung. Ohne diese Bedürfnisse kann ein Wesen nicht überleben. Darüber hinaus braucht es aber auch noch kognitive Bedürfnisse, nämlich Bedürfnis nach Bestimmtheit und Bedürfnis nach Kompetenz als weitere Antriebe, die sein Verhalten bestimmen. Das ist wichtig nachher für die Emotionen, denn an diesen beiden Bedürfnissen hängt eine ganze Menge des emotionalen Geschehens, des Gefühlsgeschehens von Menschen. Man kann jetzt noch weiter darüber nachdenken, was man noch braucht. Man braucht beispielsweise, wenn man Gesellschaften hat von solchen Dampfmaschinen, die wir noch nicht haben, sondern erst in diesem Frühjahr haben werden, dann braucht man so etwas wie ein Affiliationsbedürfnis, eine Art von Bindungsbedürfnis. Die Lebewesen müssen irgendwie einen Gefallen daran finden, anderen Lebewesen einen Gefallen zu tun. Das kann man auf ziemlich einfache Art und Weise einrichten. Man muss den Lebewesen, diesen Künstlichen, ein Bedürfnis geben nach bestimmten Arten von Signalen, die der amerikanische Soziologe Boulding Legitimitätssignale nennt. Das ist ein komplizierter Ausdruck, Legitimitätssignale. Es verbirgt sich was Einfaches dahinter. Ein Legitimitätssignal ist ein Signal, abgegeben von einem Mitglied einer Gruppe, welches anderen Mitgliedern einer Gruppe oder einem anderen Mitglied einer Gruppe sagt, du bist okay, ich akzeptiere dich und ich wäre gegebenenfalls bereit, für dich etwas zu tun, dir zu helfen. Bei Menschen beispielsweise ist ein sehr elementares und sehr wichtiges und angeborenes Legitimitätssignal die Tatsache, dass man sich wechselseitig anlächelt. Versuchen Sie das einmal zu machen, wenn Sie morgen ins Büro kommen oder wo immer Sie hingehen und irgendeinem guten Bekannten, den lächeln Sie nicht an morgens. Das hat höchstwahrscheinlich sehr katastrophale Auswirkungen. Zumindest die, sag mal, hast du was, ist was und so weiter. Sie können Leute in große Unsicherheit verstoßen, wenn Sie ihm das vermeiden. Und wenn Sie einen Vorlesenden in der Vorlesung fertig machen wollen, was bei Studenten manchmal der Fall sein kann, dann verweigern Sie ihm jegliche Art von Legitimitätssignale, weder positive noch negative. Runzeln Sie nicht die Stirn, lächeln Sie nicht und so weiter. Der gerät innerhalb von Minuten in größte Aufregung, wenn Sie ihm das vermitteln. Also das ist ein elementares Legitimitätssignal. Bei Menschen noch viele andere, erworbene, aber die sind wichtig und man kann behaupten, dass unser Bestreben, uns in Gruppen zusammenzufügen, darauf basiert, dass wir ein ständiges Bedürfnis nach Legitimitätssignalen haben. Dass wir ab und zu mal eben mit irgendjemandem Kaffee trinken müssen, mit ihm uns unterhalten. Meistens sind diese Unterhaltungen ja gar keine Dinge, in denen wirklich Information fließt. Nicht? Das, worüber man sich unterhält, das weiß der eine, der dem anderen etwas erzählt, sowieso. Das ist Tratsch und Klatsch und meistens Kram, den man nicht kennt. Aber es zeigt, wir gehören zusammen. Das sind kompliziertere Formen von Legitimitätssignalen oder L-Signalen. Also so ein Bedürfnis braucht man auch noch, damit man Wesen hat, die in Gruppen zusammenleben und die altruistisch sind, gewissermaßen altruistische Leistungen abgeben, verkaufen gegen Legitimitätssignale. Das ist gewissermaßen die Münze, die hier bezahlt wird. Das wäre also eine vierte Bedürfnisgruppe, die man noch aufteilen kann, aber das will ich hier nicht machen. Und als fünftes könnte man noch hinzunehmen, wenn man auch will, dass die Viecher sich irgendwie fortpflanzen, Sexualität. Aber über dieses Thema ist so viel geredet worden, da werde ich jetzt überhaupt gar nicht drüber reden. Das muss natürlich auch noch dazukommen. Und wir hätten dann so eine Art von Quintupel von elementaren Bedürfnissen, die man so braucht, um ein autonomes System, welches in Gruppen lebt, in Gang zu halten. Gut, das ist die motivationale Basis, die man auf diese Art und Weise hat. Und man könnte sagen, mal überlegen, ob wir damit auskommen können. Man könnte dann da rangehen, und das ist etwas, was wir dann in Motivationsvorlesungen machen. Man kann sich fragen, wie ist denn das so, was machen so Menschen? Ja, manchmal brüllen sie andere Leute an und scheinen da irgendwie einen Gefallen dran zu finden. Andere gewissermaßen niederzumachen. Was steckt da wohl für ein Motiv dahinter? Manchmal versuchen sie, sich mit anderen gutzustellen. Manchmal möchten sie einsam sein und allein sein. Manchmal suchen sie Gesellschaft. Manchmal haben sie Spaß daran, sich an einem Gummiseil von hohen Brücken herunterzulassen oder mit einem Fallschirm irgendwo abzuspringen. Manchmal machen sie Wildwasserfahrten mit einem Kanu und finden das irgendwie spaßig, da völlig nass und kalt zu werden. Das ist eigentlich merkwürdig, nicht? Oder gehen auf den Mount Everest rauf und finden das auch aus irgendwelchen Gründen ja erstrebenswert, da hinaufzusteigen. Eigentlich gleichfalls alles sehr merkwürdig. Sie verlieben sich in bestimmte Personen, in andere verlieben sie sich nicht, andere mögen sie nicht, manche finden sie sympathisch, andere wieder unsympathisch und so weiter. All das, was so an menschlichen Verhaltensweisen vorkommt, das könnte man mal überlegen, kann man das irgendwie auf dieses Quintupel reduzieren? Kann man so einzelne oder Amalgame von solchen Bedürfnissen dafür verantwortlich machen, dass dann bestimmte Verhaltensweisen ausgelöst werden? Und man kommt relativ weit mit diesem Quintupel. Meines Erachtens sogar sehr weit. Man braucht gar nicht viel anderes als eben dieses. Ich gehe nachher noch mal bei den Gefühlen auf diesen Punkt etwas genauer ein. Okay, das sind also so Basisannahmen, die man machen muss. Man braucht also so einen Haufen von Bedürfniskesseln, die leerlaufen können und die dann Verhaltenstendenzen auslösen. Das, was bei uns Menschen weitgehend im Hypothalamus als Antriebszonen realisiert ist, aber nicht alles das, was ich jetzt gesagt habe, ist im Hypothalamus als Antriebszone drin. Und ob diese Antriebszonen wirklich Bedürfnisse repräsentieren, ist eine andere Frage, aber darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Man muss erstmal sowas annehmen, das ist die Basis. Ja, dann hat man die Basis, um Verhalten auszulösen, aber das ist dann natürlich noch kein Verhalten. Dann braucht man eine Art von Verhaltenssteuerungsmechanismus und muss sich überlegen, wie kann sowas aussehen. Naja, dafür braucht man natürlich zunächst mal ein Wahrnehmungssystem. Das ganze Gebilde muss irgendwie wissen, wo es gerade ist, damit es weiß, was es tun soll. Wahrnehmungssystem brauchen wir, ganz notwendig. Dann brauchen wir ein Gedächtnis, zumindest ein Gedächtnis, um Dinge kategorisieren zu können. Und wenn Dinge nicht kategorisiert werden können und neu sind, dann müssen die als neue Schemata ins Gedächtnis aufgenommen werden können. Wir brauchen sensorisches Gedächtnis, welches ständig erweitert und neu angelegt wird. Dann brauchen wir eine Art von sensomotorischem Koordinationsgedächtnis, damit das Lebewesen weiß, was es wie tun kann. Und das müssen wir entweder angeborenerweise hineinprogrammieren oder, was besser ist, allerdings auch schwieriger zu bewerkstelligen, wir müssen solche sensomotorischen Koordinationen lernen lassen. Und das kann man nebenbei auf eine relativ einfache Art und Weise machen. Wir lassen das System erstmal wacker Versuchs- und Irrtumsfolgen machen. Und wenn dann irgendetwas zu einer Bedürfnisbefriedigung führt oder auch zu einer Bedürfnisentstehung, dann lassen wir die vorausgegangene Kette verstärkt mal ein bisschen und nehmen die auf diese Art und Weise ins Langzeitgedächtnis auf. Das nennen die Psychologen dann operantes Konditionieren, das ist so ein elementarer Lernmechanismus. Und wenn wir das ausbauen, dann kriegen wir schon ein ganz gutes System, welches in der Lage ist, so sich mit der Zeit an eine bestimmte Umwelt anzupassen und in seiner Umwelt seine Bedürfnisse zu befriedigen. Also ein Wahrnehmungssystem brauchen wir. Nebenbei, da stecken eine ganze Menge Schwierigkeiten im Detail, das ist klar. Aber ich will ja hier auf die Gesamtseelenmechanik aus, deshalb mache ich es mir in der Beziehung grob und schildere das nur holzschnittartig. Wahrnehmungssystem, Gedächtnis natürlich, sensorisches Gedächtnis, motorisches Gedächtnis. Das sensorische Gedächtnis muss noch irgendwie mit den Motivationen verbunden sein. Das heißt also, wenn beispielsweise so ein Hungerbedürfnis aufkommt, dann muss zugleich, sagen wir mal, das sensorische Bild eines Leberkäsebrötchens oder Haselnuss in das Steuersystem hineingespült werden, damit das System weiß, was es anstreben soll. Und dann muss es beispielsweise per Suche in seinem Gedächtnis herausfinden, ob vielleicht ein zielführender Verhaltensstrang auffindbar ist, und dann muss es den in Gang setzen. Und wenn keiner aufgefunden werden ist, dann kann es beispielsweise ja anfangen, über solche zielführende Verhaltensstränge nachzudenken. Oder wenn das Nachdenken auch keinen Erfolg hat, dann kannst du rumprobieren und versuchen, auf irgendeine Art und Weise durch Probieren einen Verhaltensstrang zu finden. So ungefähr könnte das aussehen. Wie gesagt, das kann man noch genauer ausführen. Ich lasse das aber jetzt. Sie können sich wahrscheinlich so ungefähr vorstellen, wie so eine Mechanik aussieht. Ja, und dann, wenn man das gebaut hat, dann hat man ein System, welches sich in einer bestimmten Umgebung ganz gut zurechtfinden kann. Das hat dann also Motive, das kann wahrnehmen, das kann lernen, das kann sein Verhalten organisieren und kommt in einer bestimmten Situation mit seinen Bedürfnissen ganz gut zurecht. Ja, ist das nun, was ich jetzt geschildert habe, etwas, was den Regulationen, die die menschliche Seele ausmachen, entspricht, oder ist das weniger? Nun, auf den ersten Blick könnte man sagen, da fehlt noch eine ganze Menge. Da fehlt beispielsweise so etwas wie Gefühl, Stimmung. Wir haben hier nur Wahrnehmungen, wir haben das Feuern von erlernten oder vorgegebenen Automatismen, aber wir haben nicht so etwas wie Gefühle, wir haben eigentlich nur Ratio. Das System sagt sich in Anführungsstrichen, Moment, du hast Hunger. Hunger kannst du befriedigen, indem du einen Haselnussbusch abfrisst bei unserer künstlichen Dampfmaschine. Wie kommst du zu dem nächsten Haselnussbusch? Da musst du also 200 Schritt nach Norden gehen, dich dann an dem dicken Baum nach Westen wenden und dann kommst du in der Gegend, wo Haselnussbüsche sind, und da kannst du deinen Hunger befriedigen. Das hast du nämlich schon früher mal gemacht, das fällt dir wieder ein. Also mach das. Nicht? So wird das gewissermaßen kalkuliert, das Verhalten. Und das ist eine sehr rationale Kalkulation, obwohl das System von diesen Kalkulationen, die in ihm ablaufen, natürlich nichts wissen. Trotzdem wird hier natürlich alles berechnet. Man kann jetzt sagen, wie ist das beim Menschen? Da gibt es doch auch irrationale Reaktionen. Man macht oft Sachen, die auf dem ersten Blick ganz kontraproduktiv sind. Man ärgert sich fürchterlich und hat das Bestreben, jemanden, der einen geärgert hat, mal kräftig auf die Füße zu treten, schreit den an, brüllt den an oder sagt irgendein böses Wort, was man zwei Stunden später ganz, ganz nachhaltig bereut. Also man macht sehr irrationale Sachen im Ärger oder im Zorn, aber auch in der Liebe. Und diese Irrationalitäten, die sind in diesem Seelenbauplan, den ich da jetzt soeben entwickelt habe, ja gar nicht drin. Wo sind die drin? Wie kommen die da hinein? Oder sind die da vielleicht doch drin? Nein, sie sind nicht drin, zunächst einmal. Das muss man sagen. Man kriegt sie aber rein und man muss sie sogar hereinkriegen, damit das System vernünftig funktioniert. Indem man noch eine Reihe von Mechanismen einführt, die man grob als Modulationen bezeichnen kann. Das ist nicht ganz einfach zu erklären ohne Darstellung, aber ich werde es versuchen. Ohne bildhafte Darstellung. Bleiben wir aber beim Ärger. Ärger ist eine Emotion, eine gar nicht so ganz einfache, aber im Vergleich zu Liebe, Hass, Trauer noch eine ziemlich einfache. Aber aus diesem Grunde geeignet, damit umzugehen. Wenn man sich einmal überlegt, was heißt Ärger eigentlich genau? Kann man Ärger in seine Komponenten zerlegen? Kann man Ärger analysieren? Dann kommt man ungefähr auf Folgendes, dass man sich sagt, nun ja, Ärger wird durch ausgelöst, und zwar durch Bedingungen, die meistens einen Kompetenzabfall implizieren, ein Abfall im Empfinden des Individuums mit einer bestimmten Situation fertig zu werden. Ich versuche, mein Dienstzimmer zu betreten, fasse in die Manteltasche und merke, Haustürschlüssel vergessen. Ja, jetzt liegt meine Kompetenz hinsichtlich des Öffnens der Tür meines Dienstzimmers gewaltig ab. Und das ist so ein Punkt, der Ärger auslösen kann, besonders wenn es dringend wird, weil in 3 Minuten meine Vorlesung beginnt und innerhalb des Zimmers mein Vorlesungsskript ruht. Das ist so eine Auslösungsbedingung für Ärger, könnte man generell sagen, Absinken der Kompetenz. Was passiert jetzt? Nun mehrerlei. Einmal geht die Aktiviertheit hoch. Also der gesamte Organismus wird auf erhöhte Handlungsbereitschaft umgestaltet, allgemeines unspezifisches Sympathikus-Syndrom. Nicht? Man wird rot im Gesicht, die Muskulatur spannt sich an, die Pupillen erweitern sich und es gibt noch eine Reihe von anderen Reaktionen. Insgesamt wird die Handlungsbereitschaft erhöht. Dann wird die Handlungsbereitschaft in eine bestimmte Richtung gelenkt. Man zieht nicht mehr alle Aktionen in Betracht, sondern vor allem solche Aktionen, die geeignet sind, das Hindernde Objekt zu zerstören, kaputt zu machen. Nicht? Also man holt aus und knallt mit dem Fuß gegen die Tür des Dienstzimmers. Nicht? Das ist eine Aktion, die vielleicht als Türöffnungsmechanismus bei bestimmten Türen geeignet ist, bei den meisten Türen aber eher wohl nicht. Und man verrenkt sich unter Umständen dabei den Fuß, was sehr irrational ist und kontraproduktiv. Aber man hat was davon. Es knallt so schön. Und außerdem wackelt die ganze Tür und man hat damit sich doch selbst bewiesen, du kannst hier etwas tun. Nicht? Und das ist ein Effekt, der oftmals bei Ärgerreaktionen sich einstellt. Ein Aufpolieren wiederum des herabgesenkten Kompetenzgefühls, indem man also zeigt, ich kann hier etwas bewirken. Einen anderen Zweck hat dieses Tritt gegen die Tür eigentlich gar nicht, denn in die Tür hinein kommt man auf diese Art und Weise nicht. Solche Reaktionen, die dazu dienen, um sich selbst zu beweisen, du kannst was machen, kennen Sie alle, herabgesunkenes Kompetenzgefühl, wenn man so will, und versuch eben dieses aufzupolieren. Es gibt noch ein paar Ingredienzien von Ärger. Herabgesetzter Auflösungsgrad. Sie gucken nicht genau hin. Wenn Sie statt mit dem Fuß gegen die Tür zu treten, etwa mit der Faust gegen die Tür hämmern, dann übersehen Sie unter Umständen einen Nagel, der in der Tür steckt, und hauen sich diesen Nagel in Ihre Faust hinein, weil Sie gar nicht genau hingeguckt haben. Grober Auflösungsgrad. Außerdem ist Ärger noch gekennzeichnet durch ein hohes Ausmaß an Unablenkbarkeit. Man guckt nicht woanders hin, was vielleicht einem sonst helfen könnte oder was sonst vielleicht ganz schön wäre in der Welt, sondern man ärgert sich. Und jemand, der sich ärgert, davon abzubringen, sich zu ärgern, ist verhältnismäßig schwer. Der ist festgelegt darauf, dass er sich ärgert. Nicht? Also, wenn man so will, und eine erhöhte Konzentration. Ja, so könnte man also Ärger dekomponieren, in seine Bestandteile zerlegen. Einmal bestimmte Verhaltenstendenzen, in diesem Fall aggressive, werden nahegelegt. Nicht alle werden ausgelöst, sondern vor allem zerstörerische. Dann gibt es bestimmte Modulationen des Auflösungsgrades, des genauen Hinguckens, auch Modulationen des Auflösungsgrades des Denkens. Man denkt nicht mehr viel beim Ärger, sondern die Bedingungen werden weggelassen, man denkt unbedingt, ist sehr nach außen gerichtet, wird gewissermaßen extravertiert beim Ärger. Das Handeln ist wichtig, nicht so sehr das über die Dinge nachdenken. Das ist nicht so sehr wichtig. Ja, was ich jetzt beschrieben habe, ist also eine Dekomposition eines Gefühls, nämlich des Ärgers, in einzelne Komponenten. Und aus diesen Komponenten könnte man jetzt wiederum mehr machen. Man könnte Abläufe des Ärgers daraus konstruieren und könnte sagen, naja, das geht dann so und so weiter nach den und den Bedingungen. Solche Dekompositionen kann man auch mit anderen Gefühlen machen. Man kann die auch mit sehr komplexen Gefühlen machen, wie beispielsweise etwa der Liebe. Die kann man durchaus auch dekomponieren, so fürchterlich das klingt. Aber es geht, man kann sie auseinandersortieren in solche, allerdings bei der Liebe, sehr heterogenen Abläufen. Ärger ist noch halbwegs homogen beschreibbar, aber Liebe ist gar nicht mehr homogen beschreibbar, weil sich unter dem Wort Liebe eine ganze Fülle von außerordentlich verschiedenartigen Abläufen und Dekompositionen verbergen, mit deren Aufzählung die Weltliteratur bislang noch nicht fertig geworden ist, sondern immer noch wacker beschäftigt ist, die weiterhin aufzuzählen. Aber Komponenten kann man durchaus ermitteln. Man kann einmal bestimmte Motivationen festmachen, sowas wie natürlich Sexualität. Es reicht leider nicht aus, weil sonst wäre es mit der Liebe sehr einfach. In der Psychologie gab es mal so eine Tendenz, so im Wesentlichen zu sagen, was ist Liebe, Sexualität und wie studieren wir Liebe, indem wir Paare auf dem Labortisch kopulieren lassen und genau messen, was da so an Blutdruck und so weiter los ist, und dann erforschen wir Liebe, wenn wir dieses so machen, das Masters und Johnson. Das hat sich aber inzwischen nicht mehr so richtig durchgesetzt, diese Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob man... Okay, Sexualität, aber natürlich so etwas wie Suche nach Vertrautheit, Suche nach Gleichklang, aber auch Suche nach dem Andersartigen, nach den Gegensätzen, die man haben möchte, nach Affiliation, Neugier und so weiter. Das ist so eine Art von Bedürfniskonglomerat, das muss man zunächst mal sehen, wenn man von solchen komplexen Gefühlen redet. Das ist gar nicht ein Bedürfnis, sondern eine ganze Menge, bei denen jeweils das eine und das andere mal mehr, mal weniger in den Vordergrund sich stellt. Dann kommt bei Liebe natürlich das, was ich eben über den Ärger sagte, die Konzentration auf ein Objekt vor, was dieses Objekt dann immer höherwertig macht. Objekt, Entschuldigung, aber wir reden eben hier wissenschaftlich. Was das Objekt immer höherwertig macht, sodass schließlich eben, Sie kennen die Redeweisen, mein Ein und Alles. Nicht? Es ist nur noch für den Wärter die Lotte erstrebenswert, sonst gibt es nichts mehr, und da er sie nicht erreichen kann, hilft nur noch eine Kugel durch den Kopf, weil der Lebenssinn weg ist. Völliger Kompetenzverlust aufgrund von Nichterreichbarkeit des einzigen verbliebenen Lebenssinnes. Nun ja, damit ist Liebe nicht erschöpfend behandelt, aber ich wollte Ihnen damit zeigen, dass man auch komplexere Gefühle durchaus in solche Komponenten, in Abläufe zerlegen kann, in solche Regulationen zerlegen kann, durchaus daran gehen kann, also Emotionen, Gefühle, Stimmungen als horribili dictu Berechnungsprozesse zu beschreiben. Nebenbei muss man das gar nicht so fürchterlich finden, denn solche Analysen, die besagen über das tatsächliche eigene Verliebtsein überhaupt nicht. Das bleibt dadurch völlig unberührt. Die Tatsache, dass man in einer Provence-Juni-Nacht den Vollmond so wunderschön findet, der hat mit der Tatsache, dass der Mond ein kahler Gesteinsbrocken ist, mit Staub bedeckt, überhaupt nichts zu tun. Nicht? Das heißt also, das Sezieren der Liebe entwertet keineswegs die Liebe als solche. Überhaupt nicht. Kein bisschen. Und befreit einen auch keineswegs unter solchen Zuständen zu leiden oder sehr glücklich zu sein unter solchen Zuständen. Das muss man immer dabei überlegen. Die Analyse ändert das eigene Gefühlsleben, sagen wir mal, wenig. Nicht? Und lässt es durchaus in seinem Wert. Das muss man oftmals dazu sagen, weil viele Leute sagen, ja, wenn man das so analysiert und auseinandernimmt, dann geht auch der ganze Zauber weg. Kein Wort von wahr. Gut. Das waren die Emotionen. Also die Überlegung, wie man in eine determinierte Maschine Emotionen hineinbringen könnte, das müsste man ungefähr so machen, wie ich das eben beschrieben habe. Man müsste solche Modulationen einbauen, wie ich sie beschrieben habe, und müsste dann das Ding laufen lassen. Das haben wir getan, und unsere Maschine hat eine ganze Reihe von Emotionen. Man kann sich nicht verlieben, weil es keine affektiven Bedürfnisse und keine Sexualität hat. Aber sonst hat es eine ganze Menge von Emotionen, die man sich ansehen kann. Und man kann noch etwas zeigen, und das ist wichtig. Man kann zeigen, dass wenn Systeme Emotionen in diesem Sinne, wie ich es eben beschrieben habe, haben, dass sie dann grosso modo leistungsfähiger sind im Hinblick auf ihre Verhaltensregulation als Systeme, die solche Modulationen nicht aufweisen. Ganz einfach, weil das Verhalten in feinerer Weise auf die jeweiligen Umstände der Reaktion angepasst werden. Weil ein System mit solchen Modulationen eben nicht agiert, wie wir das von Maschinen gewöhnlich gewohnt sind, nämlich immer in der gleichen Weise, egal wie es ist, sondern die reagieren manchmal so, manchmal so, manchmal eben ärgerlich, manchmal nicht ärgerlich und so weiter. Und das ist im Großen und Ganzen durchaus positiv. Das kann auch negativ sein. Aber im Großen und Ganzen ist es positiv. Das kann man messen. Wir haben beispielsweise unsere künstlichen Systeme mal mit konstanten Modulationen, also ohne Gefühlsleben oder ohne Gefühlsvariationen, und dann mit variablen Modulationen laufen lassen. Und es zeigt sich, dass diese künstlichen Wesen mit den variablen Modulationen, also die gefühlsbehafteten Systeme, leistungsfähiger sind in dem Sinne, dass sie eine über die Zeit gerechnet geringere Bedürfnisspannung im Hinblick auf alle ihre Bedürfnisse hatten, also insgesamt mit ihren Problemen besser fertig wurden. Das ist so eine Messung, die man anstellen kann, wenn man die Leistungsfähigkeit von solchen Systemen angucken will. Wie gut kommen die mit ihren existenziellen Problemen zurecht? Gut. Schön. Jetzt haben wir also Verhaltenssteuerung, Motive, Emotionen in dieser Maschine, die jetzt zumindest keine übliche Maschine ist, realisiert. Fehlt noch was? Ja. Wir haben bei uns mit dieser künstlichen Dampfmaschine Experimente angestellt, und zwar Turing-Tests. Turing-Tests nach diesem englischen Mathematiker Alan Turing, der in der Computerentwicklung eine so große Rolle spielte. Turing-Test besteht darin, dass man sagt, okay, ich habe ein künstliches System hier und ein natürliches System hier. Das künstliche System, von dem will ich, dass es dieselben Regulationsprinzipien realisiert wie das natürliche System. Aber ich kann in das natürliche System nicht reingucken. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Wie kann ich das also überprüfen? Nun kann ich sagen, ich beobachte beide. Und zwar so, dass ich von ihrem Äußeren alleine die Systeme nicht unterscheiden kann. Bei Turing war das ursprünglich, ich mache die Kommunikation über einen Computer, Bildschirm oder eine Schreibmaschine, so dass ich nicht sehen kann, was von welcher physischen Natur die beiden Systeme sind. Ich sehe nur ihr Verhalten an. Nun, bei uns können wir da rangehen, können sagen, wir haben unsere kleine Roboterdampfmaschine auf einer Insel und die muss da ihre Probleme lösen. Jetzt nehmen wir dieselbe Roboterdampfmaschine und nehmen ihr Gehirn raus und nehmen stattdessen Versuchspersonen. Studenten oder andere Versuchspersonen, und sagen, ihr habt hier einen kleinen Roboter, den müsst ihr selbst steuern. Ihr müsst sorgen, dass er genügend Haselnüsse hat und genügend Wasser und so weiter. Und ihr müsst sehen, dass er keine Steine auf den Kopf kriegt. Und ihr müsst auch die Insel möglichst gut kennenlernen und so weiter und so fort. Also seht zu, dass er für den möglichst gut sorgt. Gut. Dann haben wir zwei Gruppen von Verhaltensweisen. Einmal die künstlichen Verhaltensweisen und dann die natürlichen Verhaltensweisen. Und jetzt können wir da rangehen und können das durch bestimmte Leute, die nicht wissen, wer da was ist, vergleichen lassen. Also die kriegen die Verhaltensprotokolle, sogar die Videoverhaltensprotokolle vorgeführt von dem einen und von dem anderen und müssen jetzt sagen, was war Mensch, was ist Maschine. Und wenn sie das nicht unterscheiden können, dann kann man sagen, nun ja, dann ist zumindest das, was wir in die Maschine eingebaut haben, ein guter Kandidat dafür, dass das, was in Menschen realisiert ist, auch innerhalb der Maschinen realisiert ist. So könnte man argumentieren. Man ist da nie sicher. Aber das ist in der Wissenschaft generell so, dass man wirklich weiß, ob eine Hypothese richtig ist. Das geschieht eben nie. Man kann Hypothesen falsifizieren, aber nie verifizieren. Und so ist es hier auch. Wenn man da hinreichende Gleichheiten beobachten kann, dann kann man zunächst mal die Hypothese aufstellen, okay, in beiden Systemen sind die gleichen Regulationsprinzipien realisiert und jetzt prüfen wir weiter, ob es wirklich so ist. Gut, das haben wir also gemacht. Mit ganz gutem Erfolg. Also wir haben eine ganze Menge an Parallelitäten gefunden. Viele unserer Maschinen oder ihr Verhalten ist von dem Verhalten von Menschen nicht unterscheidbar. Es sind Menschen nicht in der Lage, das auseinander zu sortieren. Dabei sind auch die Emotionen mit einbegriffen. Auch die sind nicht unterscheidbar. Wir haben das so gemacht, dass wir bei unserem künstlichen System ein grobes menschliches Gesicht haben mitlaufen lassen, dem wir per Bézier-Kurven bestimmte Muskeln gegeben haben. Auf diese Art und Weise verzieht das Gebilde sein Gesicht entsprechend einer Theorie über die Verformung der Gesichtsmuskulatur bei bestimmten Emotionen. Gut, das haben wir. Und dann haben wir die menschlichen Gesichter, die haben wir videografiert, haben sie hinterher aber so vergröbert, dass sie auch so ähnlich aussehen wie diese Computergesichter, damit man daran das nicht unterscheiden konnte, und haben also auch von beiden so den Emotionsausdruck von beiden Systemen. Sie können die Systeme über weite Strecken nicht unterscheiden, aber an einer Stelle doch. Und das ist jetzt der letzte Punkt meines Referates. Die letzten 5 Minuten möchte ich darauf verwenden. Es kommt etwas bei diesen künstlichen Systemen nicht vor, was bei Menschen vorkommt, nämlich ein spontaner Strategiewechsel. Dass beispielsweise Leute sich sagen, Mensch, ich kümmere mich immer so sehr um die Haselnüsse von diesem verdammten Ding und ich müsste mich viel mehr ums Wasser kümmern. Die Haselnüsse lasse ich jetzt einfach mal sausen, der wird schon nicht so schnell verhungern und ich kümmere mich jetzt hauptsächlich um die Haselnüsse. Oder er sagt sich, Moment, wenn ich bislang geplant habe, dann habe ich mir überlegt, hier bin ich an dieser Stelle, wo der Baum ist und wie komme ich jetzt zu den Haselnüssen? Also ich habe nach vorwärts geplant. Ich könnte doch auch mal ganz andersrum planen. Ich könnte doch mal überlegen, Moment, die Haselnüsse sind da. Und wenn ich jetzt rückwärts gehe, wie müsste ich dann gehen, wo müsste ich vorher sein, ehe ich bei dem Haselnussbusch bin und so weiter. Also ich könnte die ganze Sache von rückwärts auffächern. Sie können eine Reise so planen, dass Sie sagen, ich will von Bremen nach Bamberg. Wann kann ich da in Bremen abfahren? Wo komme ich dahin? Nach Hannover? Und wie kann ich dann weiterfahren? Oder Sie können auch sagen, wann kommt ein Zug aus der Richtung Hannover in Bamberg an? Und können sich so rückwärts hangeln. Das ist meistens die bessere Strategie. Solche Strategiewechsel, da gibt es unzählige davon. Und man kann so denken und so denken und so denken und so denken und man kann sein Denken verändern. Und das finden Sie bei den Menschen mitunter, keineswegs immer und überall, aber Sie finden es mitunter und bei unseren Maschinen finden Sie es nicht. Worauf ist das zurückzuführen? Nun, das ist darauf zurückzuführen, dass die Maschinen nicht die Fähigkeit haben, zu sich selbst Stellung zu nehmen, sich selber zum Objekt ihrer eigenen Betrachtung zu machen. Die haben kein Ich. Die wissen nicht, wer sie sind. Wohingegen Menschen das keineswegs sonderlich häufig nebenbei, aber immerhin doch tun können. Die können sich zurücklehnen, können sagen, Moment, was mache ich denn hier überhaupt? Wie denke ich denn hier überhaupt nach? Ist das überhaupt effektiv? Ist das vernünftig? Warum mache ich das so? Warum nicht anders? Und so weiter. Sie können sich selbst befragen und sie können ihre eigenen Eigenschaften ermitteln, indem sie rückwärtsgerichtet die Protokolle ihres eigenen Verhaltens und ihrer eigenen inneren Prozesse betrachten. Sie können sich ansehen, wie habe ich denn überhaupt gedacht? Wie geht mein Denken überhaupt? Welche Eigenschaften hat es? Wenn es die und die Eigenschaften hat, ist nicht vielleicht ein Denken mit anderen Eigenschaften besser? Und sollte ich es nicht umbauen? Diese Art von Selbstreflexivität, die haben unsere Maschinen nicht. Die haben eine Planungsfähigkeit, die ist ihnen fest eingebaut, so ein Planungsalgorithmus, wie sie in der KI zuhauf existieren. Und man könnte auch daran gehen, statt eines Planungsalgorithmus 5 oder 10 oder 20 einzubauen. Das könnte man jeweils auswählen lassen, aber das würde nicht diese menschliche Fähigkeit zur Selbstreflexivität und zur Umwälzung der eigenen Strategien beinhalten. Daran liegt natürlich eine ganze Menge in dieser Selbstreflexivität. Ich bin geneigt zu sagen, der einzige vernünftige Begriff von Bewusstsein, das ist Selbstreflexivität. Man ist bei Bewusstsein, wenn man in der Lage ist, sich selbst zum Objekt der eigenen Betrachtung zu machen. Und man ist nicht bei Bewusstsein, wenn man das nicht mehr ist. Aber der Bewusstseinbegriff ist eine andere Geschichte, der ist heute sehr inflationär im Gebrauch und es ist schwierig, sich über ihn allgemein zu äußern. Zugleich ist in dieser Selbstreflexivität etwas verborgen wie das, was man gemeinhin Freiheit nennt, freies Handeln. Nicht so sehr in Laienkreisen, sondern in Philosophenkreisen wird oftmals gegeneinander gesetzt Freiheit und Determiniertheit. Was auf den zweiten Blick falsch ist, das können Sie leicht einsehen. Niemand von Ihnen wird der Meinung sein, die Tatsache, dass er heute Abend hier ist, wäre auf der einen Seite zwar frei, auf der anderen Seite eben deshalb indeterminiert. Sondern Sie haben sich höchstwahrscheinlich allesamt freiwillig entschlossen, hier hinzukommen. Zugleich aber wissen Sie genau, aus welchen Gründen Sie hingekommen sind. Das heißt also, die Gründe sind Ihnen sehr wohl bewusst. Das heißt, Ihr freies Verhalten war determiniert. Nur, es gibt einen Unterschied. Zwischen der Determiniertheit eines Autos oder auch von mehr oder minder primitiven Lebewesen und der Determiniertheit von Menschen, die wir Freiheit nennen, gibt es einen wesentlichen Unterschied. Und das ist der der Ebenen. Freiheit heißt, dass wir uns redeterminieren können. Dass wir in der Lage sind, unser eigenes Verhandeln und unser eigenes Verhalten, Planen, unsere eigenen Emotionen zum Gegenstand der Betrachtung zu machen. Uns klarzumachen, was da abläuft. Und dann zu sagen, okay, jetzt läuft das anders. Dieses Betrachten, dieses Selbstbetrachten, ist selbst wieder ein determinierter Prozess, der ganz streng nach bestimmten Regeln abläuft, die man im Einzelnen auch auffinden kann, sogar bei sich selbst. Aber es führt dazu, dass auf einer unteren Ebene das Verhalten redeterminiert wird. Also determinierte Redetermination, wenn Sie mir diesen etwas schwierigen Ausdruck verzeihen, das ist das, was wohl in Freiheit drin liegt. Und das ist ein vernünftiger Begriff mit Freiheit und hat mit Indeterminiertheit überhaupt nichts zu tun. Gut, Selbstreflexivität, also eine Eigenschaft, die Menschen zweifellos haben, die sie flexibel macht, die sie frei macht im Sinne der Redeterminierbarkeit, die auch wohl der Kern des Begriffs Bewusstseins darstellt. Kann man sich vorstellen, dass so etwas in einer Maschine realisiert wird, also in einem streng determinierten System? Fragezeichen. Nun, meine Antwort können Sie voraussehen, nachdem, was ich vorher gesagt habe. Ja, kann man eigentlich. Man müsste nur ein System so bauen, dass es in der Lage ist, die Protokolle seines eigenen Verhaltens, die Protokolle seines Planens, seines Handelns zum Objekt der Analyse zu machen. Und was wir machen, wenn wir uns selbst reflektieren, ist ja genau das, dass wir die Vergangenheit ein wenig Revue passieren lassen und sagen, was ist da eigentlich abgelaufen? Das analysieren, sagen, das war gut, das war schlecht, das war nicht so gut, das war in Ordnung, das war nicht in Ordnung. Und daraus dann Schlüsse ziehen für unser zukünftiges Verhalten und auf diese Art und Weise unser Verhalten umdeterminieren. Man braucht meines Erachtens, um so etwas zu realisieren, allerdings etwas, was in der Realisation einige Schwierigkeiten bereiten wird. Man braucht natürliche Sprache. Man braucht die Fähigkeit eines Systems, Sprache zu verstehen und Sprache hervorzubringen, und zwar natürliche Sprache, nicht irgendeine vorgegebene Formelsprache. Und man braucht die Fähigkeit eines Systems, sich auch selbst befragen zu können, sich an sich selbst Fragen zu stellen, warum hast du das gemacht? Also sich selbst gewissermaßen kausal ergründen zu können, das ist die Voraussetzung dafür. Meines Erachtens, und das ist kein pures Meinen, sondern das kann man im Einzelnen genauer zeigen, ist das, was Konrad Lorenz die Fulgurisation nennt, das, die blitzartige Vergeistigung des Menschen, ganz eng verbunden mit der Fähigkeit zu sprechen, nicht nur mit anderen zu sprechen, sondern auch mit sich selbst zu sprechen, sich über sich selbst zu unterhalten, auf diese Art und Weise eben über sich selbst sprechen, die Freiheit über sich selbst zu gewinnen. Ich glaube, dass das realisierbar ist. Ich wüsste nicht, warum es nicht realisierbar sein könnte. Im Einzelnen kann man das angeben, wie man das angehen kann. Ich fürchte nur, es wird nicht ganz einfach sein, das zu realisieren. Wenn das auch realisierbar ist, dann hätten wir natürlich keinen Grund mehr daran zu zweifeln, dass man Seele nicht nur verstehen kann, sondern auch Seele, wenn man so will, machen kann in künstlichen Systemen. Dass man also künstliche Systeme haben könnte, die Emotionen haben, die über sich selbst nachdenken können, die sich selbst redeterminieren können und die in der Beziehung, was ihre Regulationsprinzipien betrifft, uns ziemlich gleichartig sind. Die Folgerungen, die sich allerdings daraus ergeben, die möchte ich Ihnen selbst oder der Diskussion überlassen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Im Studio Bremen auf Radio Bremen 2 hörten Sie in der Reihe Hanse-Vorträge zur modernen Biologie einen Vortrag von Professor Dietrich Dörner mit dem Titel Bauplan für eine Seele. Der Autor ist Psychologe an der Universität Bamberg.